289 Ansichten zählte Terentius Varro und ihm folgend Augustinus. Alle Menschen wollen glücklich sein, sagte Aristoteles. Und Spemann erwähnt dann die Weisheit eines jüdischen Witzes vom Sohn, der dem Vater eröffnet, er wolle Fräulein Katz heiraten. Der Vater widerspricht. Fräulein Katz bringe nichts mit. Der Sohn erwidert, er könne nur mit Fräulein Katz glücklich sein. Darauf der Vater. Nebig. Glücklich sein und was hast du schon davon? Die Weltliteratur allein hätte uns schon längst misstrauisch machen sollen. Unglück, Tragödie, Katastrophe, Verbrechen, Sünde, Wahn, Gefahr. Das ist der Stoff, aus dem die großen Schöpfungen bestehen. Dantes Inferno ist ungleich genialer als sein Paradiso. Dasselbe gilt für Miltons Paradise Lost, demgegenüber Paradise Regained ausgesprochen fad ist. Jedermanns Sturz reißt mit, die ihn schließlich rettenden Engelchen wirken peinlich. Faust 1 rührt zu Tränen, Faust 2 zum Gähnen. Machen wir uns nichts vor. Was oder wo wären wir ohne unsere Unglücklichkeit? Wir haben sie bitter nötig, im wahrsten Sinne dieses Worts. Lassen Sie mich 4 Spiele mit der Vergangenheit erwähnen. Die Zeit heilt angeblich Wunden und Schmerzen. Das mag zutreffen, braucht uns aber nicht abzuschrecken. Es ist nämlich durchaus möglich, sich gegen diesen Einfluss der Zeit abzuschirmen und die Vergangenheit zu einer Quelle von Unglücklichkeit zu machen. Dazu stehen uns mindestens 4 seit Urzeiten bekannte Mechanismen zur Verfügung. Erstens die Verherrlichung der Vergangenheit. Mit etwas Geschick kann es auch der Anfänger fertigbringen, seine Vergangenheit durch einen Filter zu sehen, der nur das Gute und Schöne in möglichst verklärtem Licht durchlässt. Nur wem dieser Trick nicht gelingt, wird die Zeit seiner Pubertät, ganz zu schweigen von seiner Kindheit, mit handfestem Realismus als Periode der Unsicherheit, des Weltschmerzes und der Zukunftsangst erinnern und auch nicht einen einzigen Tag dieser langen Jahre nachtrauern. Dem begabteren Unglücksaspiranten dagegen sollte es wirklich nicht schwerfallen, seine Jugend als das unwiederbringlich verlorene goldene Zeitalter zu sehen und sich so ein unerschöpfliches Trauerreservoir zu erschließen. Die goldene Jugendzeit ist freilich nur ein Beispiel. Ein anderes wäre die tiefe Trauer über den Zusammenbruch einer Liebesbeziehung. Widerstehen Sie den Zuflüsterungen Ihrer Vernunft, Ihres Gedächtnisses und Ihrer wohlmeinenden Freunde, die Ihnen einreden wollen, dass die Beziehung schon längst todkrank war und Sie nur sich zu oft zähneknirschend fragten, wie Sie dieser Hölle entrinnen könnten. Glauben Sie einfach nicht, dass die Trennung das bei Weitem kleinere Übel ist. Überzeugen Sie sich vielmehr zum x-ten Male, dass ein ernsthafter, ehrlicher Neuanfang diesmal den idealen Erfolg haben wird. Er wird es nicht. Lassen Sie sich ferner von der eminent logischen Überlegung leiten, wenn der Verlust des geliebten Lebens so höllisch schmerzt, wie himmlisch muss dann das Wiederfinden sein? Sondern Sie sich von allen Mitmenschen ab, bleiben Sie daheim, in unmittelbarer Nähe des Telefons, um sofort und voll verfügbar zu sein, wenn die glückhafte Stunde schlägt. Sollte das Warten Ihnen aber doch zu lang werden, dann empfiehlt uralte menschliche Erfahrung das Anknüpfen einer in allen Einzelheiten identischen Beziehung zu einem ganz ähnlichen Partner, wie grundverschieden dieser Mensch anfangs auch scheinen mag. Ein weiterer Vorteil des Festhaltens an der Vergangenheit besteht darin, dass es einem keine Zeit lässt, sich mit der Gegenwart abzugeben. Täte man das, so könnte es einem jederzeit passieren, die Blickrichtung rein zufällig um 90 oder gar 180 Grad zu schwenken und feststellen zu müssen, dass die Gegenwart nicht nur zusätzliche Unglücklichkeit, sondern gelegentlich auch Unglückliches zu bieten hat. Vor allem Neues, das unseren einmal gefassten Pessimismus erschüttern könnte. Hier blicken wir mit Bewunderung auf unsere biblische Lehrmeisterin Frau Lot zurück. Sie erinnern sich doch. Der Engel sagte zu Lot und den Seinen, rette dich, es gilt dein Leben. Schaue nicht hinter dich. Bleibe nirgends stehen. Seine Frau aber schaute zurück und wurde zu einer Salzsäule. Drittens, das schicksalshafte Glas Bier. In einem seiner Familie, The Fatal Glass of Beer, zeigt ein Altmeister der amerikanischen Filmkomik, W.C. Fields, den erschrecklichen, unaufhaltsamen Niedergang eines jungen Mannes, der der Versuchung nicht widerstehen kann, sein erstes Glas Bier zu trinken. Der warnend erhobene, wenn auch vor unterdrücktem Lachen leicht zitternde, Zeigefinger ist nicht zu übersehen. Die Tat ist kurz, die Reue lang. Und wie lang?

Das ist so eine schizophrene Zusammenziehung zweier Begriffe, nämlich die Patentlösung, von der jedermann weiß, was sie ist, und der schaurige Begriff der Entlösung. Das habe ich mir erlaubt, zu einer Patentlösung zu machen, und darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen, zu Ihnen sprechen. Sie kennen vermutlich alle den alten Medizinerwitz. Die Operation ist gelungen, der Patient ist tot. Patentlösungen in diesem Sinne wären also Lösungen, die nicht nur das Problem lösen, sondern alles auch damit Zusammenhängende auflösen. Dieses Problem ist in der Psychoanalyse seit langem bekannt. Es hat dort den Namen des Wiederholungszwanges. Das heißt, die immer wieder versuchte und immer wieder garantiert zum Fehlschlag führende Art und Weise, den Erfolg zu verhindern. Nun, es ist ein semantisch interessantes Problem, in dem dies nämlich ein Zwang bezeichnet wird. Und indem dieser Sache durch eine pathologische Bedeutung gegeben wird, wird meines Erachtens das Wesen dieser Sache verfälscht. Meine Kollegen und ich glauben, Grund zur Annahme zu haben, dass alle diese Fehlhaltungen, die leidschaffend sind und die eben immer wieder in fast unsinniger Weise wiederholt werden und immer wieder zum selben leidvollen Resultat führen, vermutlich Haltungen, Problemlösungsstrategien waren, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben des Betreffenden sehr wohl angepasst, erfolgreich, vielleicht sogar die einzig möglichen waren. Das Problem ist nur, dass alle Lebewesen, und ich meine nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, beachten Sie Ihre Haustiere, die fatale Neigung haben, einmal gefundene Lösungsstrategien dann weiter anzuwenden, auch wenn sich die Umweltbedingungen schon dahingehend geändert haben, dass diese Strategie jetzt weniger und weniger gute Resultate bringt. Was dann passiert? Wir verwenden alle, wiederum Mensch wie Tier, das Katastrophenrezept des mehr desselben. Das heißt, wir versuchen dann dieselbe Lösung mit noch größerer Hingabe, größerer Energie zum guten Ende zu bringen und erhalten auf diese Weise eben mehr desselben, nämlich desselben Leidens. Diese Form der Lösung, die zur Verewigung sozusagen oder Verlängerung zumindest des Problems beiträgt, ist in einem sehr charmanten französischen Witz gut wiederzugeben. Es handelt sich um das fiktive Ehepaar Machin aus dem französischen Departement Alpes-Maritimes. Die beiden wünschen sich nichts mehr als ein Kind. Leider aber, die Jahre vergehen und das Erhoffte tritt nicht ein. Und als die beiden fast die Hoffnung aufgegeben haben, da geschieht es dann doch. Die Frau wird schwanger und gebiert schließlich ein Söhnchen. Die Freude der beiden ist übergroß. Und sie möchten dem Kind nun einen Namen geben, der der Größe der Euphorie dieses Erlebnisses entspricht. Lange denken sie nach und schließlich nennen sie das Kind Formidable. Dieser überspannte Name stellt sich als umso schlechter gewählt heraus, als das Kind schmächtig und klein bleibt und auch als Erwachsener das Ziel endloser, monotoner, geistloser Witze ist, deren Pointe immer wiederum eben der Widerspruch zwischen dem Namen und der Konstitution seines Trägers hat. Monsieur Machin leidet stillschweigend, aber als nun er auf dem Sterbebette liegt, da sagt er zu seiner Frau: Ich habe mich mit diesem blödsinnigen Namen mein ganzes Leben ertragen. Aber ich will nicht, dass er auch noch auf meinem Grabe verewigt wird. Schreib du, was du willst, aber erwähne meinen Vornamen nicht. Die Frau verspricht's, er stirbt, und da ihr gemeinsames Leben wirklich harmonisch und liebevoll gewesen war, gibt sie nach langem Nachdenken einen Grabstein in Auftrag, auf dem zu lesen steht: Hier liegt ein Mann,

Eine Kraft, die stets das Gute will und stets das Böse schafft. Bloß bitte nur nicht laut weitersagen, wenn Sie in gewissen Ländern leben, denn sonst landen Sie in einem Umschulungslager oder die Friedenskämpfer schlagen Ihnen den Schädel ein. Ja, das Umschlagen von Quantität in Qualität, das ist so eine andere bittere Erfahrung, die man als Problemlöser immer wieder feststellen kann. Eben der naive Glaube des grenzenlosen Erweiternkönnens, der dann plötzlich an einem Punkt ankommt, wo es nicht weitergeht, sondern wo Quantität, sinnlose Vergrößerung, in eine ganz andere Qualität umschlägt. Wir sehen das immer wieder zum Beispiel bei raschen Anwachsen von menschlichen Bezugssystemen. Ein ganz besonders eindrückliches Beispiel für mich ist das, was im Silicon Valley in den vergangenen Jahren immer wieder passierte. Eine kleine Firma unter Leitung irgendeines genialen Erfinders mag mit 16 Personen begonnen haben und gerade aufgrund des Erfolges innerhalb weniger Jahre bei 1600 Angestellten und Mitarbeitern angekommen sein. Und auf dem Wege dahin kommt es jetzt eben zu diesem Umschlagen von Quantität in Qualität. Die Firma, das Unternehmen ist nun plötzlich ein Monstrum. Früher, so heißt es, kannte jeder jeden. Früher arbeiteten wir zusammen. Jeder wusste, was der andere tut. Wir waren eine große Familie. Und jetzt ist es ganz einfach eine gespenstische, unmenschliche Sache. Das meine ich, wenn ich sage, das Umschlagen von Quantität in Qualität. Es kommt zu etwas ganz anderem. Eine andere Patentlösung besteht in dem, was man in der mathematischen Spieltheorie das Nullsummenspiel nennt. Lassen Sie mir auch dies kurz erwähnen. Das ist eine alltägliche Sache. Und lassen Sie mich dafür den fiktiven Fall eines Mannes erwähnen, der stellvertretend für viele stehen kann. Nämlich der merkwürdige Umschwung im Leben von Amadeo Cacciavillani, der im Städtchen Finimondo, ziemlich weit südöstlich von Florenz, lebt. Signor Cacciavillani verkörperte das, was man in Begriffen der mathematischen Spieltheorie einen Nullsummenspieler nennen würde. Und das hatte gar nichts unmittelbar mit der Tatsache zu tun, dass er italienischer Abstammung war. Denn Nullsummenspieler sitzen ja sogar im Weißen Haus und im Kreml. Der Ausdruck Nullsummenspiel bezieht sich auf eine Spielsituation, zum Beispiel eine ganz einfache Wette zwischen zwei Leuten. Was die eine Person, wir wetten 50 Mark, ich verliere. Sie gewinnen meine 50 Mark daher. Mein Verlust minus 50 ist Ihr Gewinn plus 50. Zusammengezählt ergeben Sie 0. Daher der Ausdruck Nullsummenspiel. Nun, im übertragenen im Sinne Nullsummenspieler sein heißt, sich mit Haut und Haar der manichäischen These verschrieben zu haben, dass es in allen Lebenslagen nur zwei Möglichkeiten gibt. Gewinnen oder verlieren. Ein drittes gibt es nicht, tertium non datur, auch hier nicht. Diese Philosophie wird seit undenklichen Zeiten in Militärakademien und ähnlichen Anstalten gelehrt. Obwohl in Fairness zu bemerken wäre, dass dort bis vor etwa zwei Jahrhunderten auch Ausnahmen gemacht wurden. Dass zum Beispiel das Ehrenwort des feindlichen Generals für absolut glaubwürdig erachtet wurde. Aber von abergläubischen Annahmen dieser Art haben wir uns inzwischen längst befreit. Die Programmierung junger Menschen zu Nullsummenspieler wird in verschiedenster Weise betrieben. Die Militärs haben wir bereits kurz gewürdigt, besonders lobende Erwähnung, verdienen aber auch die Sporttrainer mit ihrer Betonung der alles überragenden Bedeutung des Gewinnens und damit auch des raschen Handelns, das nicht mit der des Gedankenblässe angekränkelt sein darf, und der Schmach jeder Niederlage. Die veredelnde Wirkung der ganz auf sieghafte ausgerichteten Massenmedien braucht nicht eigens erwähnt zu werden.